Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Stuttgart, den 23. April 94. Jetzt noch einige Wochen Geduld mit mir, lieber Körner, dann soll mit meiner häuslichen Existenz auch unser schriftlicher Kommerz wieder in seine Ordnung kommen. Binnen 6 oder 7 Tagen, wenn nichts dazwischen kommt, reise ich von hier ab und hoffe dir, vom 8. oder 10. Mai aus Jena Nachricht geben zu können. Herzlich sehne ich mich nach einer ruhigen und gleichförmigen Lebensart, und dieser Wunsch ist so mächtig, dass ich mein Vaterland mit erleichtertem Herzen verlassen werde. Die meinigen auf der Solitude sind wohl, und ich habe Hoffnung, alle wieder zu sehen. Mit mir selbst ist es dieses Frühjahr besser gegangen als im vorigen, wozu freilich die ganz beispiellos angenehme Witterung vieles beitragen mag. Seit 4 Wochen blühen hier schon die Bäume, und ich genieße aus meinem Gartenhause, das ich bewohne, den ganzen Einfluss des wieder auflebenden Jahrs. Meine Frau und der Kleine sind wohlauf, nur fürchte ich einige Unbequemlichkeiten auf der Reise von wegen des Zahnens, das ziemlich stark ansetzt. Deinem Besuch in Jena sehe ich mit wahrer Kinderfreude entgegen. Richte es nur so ein, dass du hier auch warm werden und wenigstens 14 Tage bleiben kannst. Du kannst bei mir wohnen, denn ich beziehe jetzt ein ander Logis, wo viel Raum ist. Meine Büste von Dannecker wird ganz vortrefflich, nur schade, dass ich sie nicht früher habe anfangen lassen, denn nun kann sie vor meiner Abreise nicht fertig sein. Gegen Anfang des Julius aber werden wir sie haben können, und dann sollst du dir deinen Abguss bei mir abholen. S.